please love me. Dich küsst und dass du mich vergisst. Doch der Morgen ist schön und vorbei die Gefahr. Und ich weiß, du bist da, es ist wahr. Love me, please love. Ist alles kalt, ohne Hoffnung und leer und so dunkel und schwer. Doch im ersten Morgenrot wird alles hell und klar und ich weiß, du bist da, es ist wahr. Oh, love me. Love me, nur du, nur du. Allein sollst mein Glück, meine Welt, meine Liebe.